Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Durch die Wüste, Der Sprit ging mir aus. Es war eh schon kein guter Tag und ich kam nicht an. Ich fragte nach nem Wasserhahn. Und meine Füße wurden lahm. Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Schließlich erschreckte mich ein goldenes Lamm. Bling, bling. Das Lamm kam heran und lächelte mich an. Und ich lächelte zurück. Ich merkte, das Lamm war zahm und ich freundete mich mit ihm an. Schließlich erschreckte mich ein goldenes Lamm. Doch dann erschien am Horizont ein weißer Mann. Und ich sah, er las kein Buch, nein, er entleerte gerade seinen Darm. Und er sah mich traurig an, trauriges Gesicht, und winkte mich heran. Komm näher. Doch dann erschien am Horizont ein weißer Mann.